Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Vergangenes Mal haben wir über Ausdrücke gesprochen, die für Studenten in China nützlich sein können. Wiederholen wir kurz das Wichtigste davon. Wenn man sich meldet, sagt der Professor vielleicht 有问题吗？ 有问题吗？ Was bedeutet dieses Schriftzeichen heißt auf Chinesisch 这个字是什么意思？ 这个字是什么意思？ Wenn man einen Satz nicht verstanden hat, kann man Folgendes sagen. 请您再说一遍。Können Sie das bitte noch einmal sagen? 请您再说一遍。 Man kann aber auch sagen, 请慢一点说。 请慢一点说。 Hören wir uns noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion an. 王老师好。 你好，有问题吗？ 这个字是什么意思？ 我来给你解释一下。 请您再说一遍。 好的，大家仔细听。 请慢一点说。 啊，对不起，刚才我说的可能太快了。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 怎么办？借书证，这些书可以外借吗？这儿有外文书刊、报纸吗？点击这儿。 怎么办？借书证，这些书可以外借吗？这儿有外文书刊、报纸吗？点击这儿。 Weißt du, Xiaolan, ich habe vor kurzem einen Buchladen besucht. Ich möchte aber gerne auch in eine Bibliothek gehen. Schließlich kann man sich die Bücher dort kostenlos ausleihen. Ich verstehe. Zuerst einmal das chinesische Wort für Bibliothek. Es lautet 图书馆。 图书馆。Und was heißt Bibliothekausweis? Bibliothekausweis heißt auf Chinesisch 借书证。 借书证。 借书 heißt Bücher ausleihen. 借书。 证 heißt Zertifikat, Ausweis. 证。 借书证。 借书证。Bibliothekausweis.Wie kann ich so einen Ausweis beantragen? Du kannst sagen, 怎么办借书证? 怎么办借书证? 怎么? Wie? 怎么? 办 bedeutet in diesem Fall beantragen. 办 借书证 Bibliothekausweis. 借书证 怎么办借书证？ 怎么办借书证 ？Wie beantrage ich einen Bibliotheksausweis？ 怎么办借书证？ 你需要准备一张一寸的照片以及十块钱的工本费。 Gut, ich habe jetzt also einen Ausweis. Wie aber kann ich nun Bücher ausleihen? Du kannst beispielsweise fragen, 这些书可以外借吗？这些书 diese Bücher, wobei 书 Buch heißt. 这些书 可以 heißt können, im Sinne von möglich sein. 可以 外借 ausleihen. 外借 这些书可以外借吗？ 这些书可以外借吗？Kann man diese Bücher ausleihen? 这些书可以外借吗？ 不可以，这是图书馆的规定。 Wie kann ich nach fremdsprachigen Büchern und Zeitschriften fragen? Zum Beispiel so: 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿 bedeutet hier, in dem Fall also in der Bibliothek. 这儿 有 haben 有 外文 fremdsprachig 外文 Schukan, das heißt Bücher und Zeitschriften. Schukan. Und Baozhi bedeutet Zeitung. Baozhi. 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿有外文书刊报纸吗? Gibt es hier fremdsprachige Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen? 这儿 有外文书刊报纸吗? 当然有了,就在二楼阅览室。 Ich möchte vielleicht auch mit dem Computer das Inhaltsverzeichnis der Bibliothek durchsuchen. Was steht da oft auf der Startseite? Nun ja, meist steht dort hier klicken, also 点击这儿. Kannst du das bitte wiederholen? Sicher, 点击这儿. Hier klicken. 点击这儿. 点击 heißt klicken und 这儿 heißt hier. 点击这儿. Hier klicken. 怎么进入目录查询? 点击这儿. Ziemlich viele Informationen heute. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste. 怎么办借书证? 怎么办借书证? 这些书可以外借吗? 这些书可以外借吗? 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿有外文书刊报纸吗? 点击这儿. 点击这儿. Hören wir uns nun alle Dialoge der heutigen Lektion an. 怎么办借书证? 你需要准备一张一寸的照片以及10块钱的工本费。 这些书可以外借吗? 不可以, 这是图书馆的规定。 这儿有外文书刊报纸吗? 当然有了, 就在二楼阅览室。 怎么进入目录查询? 点击这儿。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. In China sind Bibliotheken sehr verbreitet. Die größte Bibliothek gibt es in Beijing, nämlich die Chinesische Nationalbibliothek. Sie beinhaltet die größte Sammlung chinesischer Bücher. Auch wird dort die größte Kollektion an fremdsprachigen Büchern und Zeitschriften in China angeboten. Die ältesten Exemplare in der Nationalbibliothek, Orakelknochen aus der Shang-Dynastie, sind über 3000 Jahre alt. Heutzutage dient die chinesische Nationalbibliothek dem Wohle der Bevölkerung. Sie ist das ganze Jahr hindurch geöffnet, wobei täglich ungefähr 13.600 Besucher in die Nationalbibliothek kommen. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, kann man diese Bücher ausleihen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.